Ja, dann können wir anfangen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Veranstaltung der WLAN in der im Rahmen der antirassistischen Veranstaltungsreihe Migration Week gegen Integration und Ausgrenzung, in der seit Mai in Göttingen zahlreiche Veranstaltungen stattgefunden haben und auch noch einige stattfinden werden. Nach der letzten Veranstaltung am Dienstag, die sich mit der aktuellen Situation in Griechenland beschäftigt hat und von der ihr auch einen Audiomitschnitt in den nächsten Tagen auf der Webseite finden werdet von der WLAN, wird es am Donnerstag noch eine weitere Veranstaltung mit dem gleichen, im gleichen Rahmen geben, also Italien in der Krise und soziale Kämpfe, die daraus erwachsen sind oder die schon vorher da waren und wie sie sich verändert haben. Dafür haben wir Frank Engster aus Berlin eingeladen und Massimo Pisigrini, der einen Lehrstuhl in Osnabrück hat und ursprünglich aus Bologna kommt. Außerdem mobilisiert die Radical M im Rahmen des Ganzverbündnis zu den Demonstrationen am 2. und 3. Oktober nach Bonn, wo es unter dem Motto Friede vor der Eierkuchen gegen die Einheitsfeierlichkeit demonstriert und aktioniert werden soll. So wie im letzten Jahr will Deutschland in diesem Jahr in Bonn mit einer prächtigen Festparade und dem Motto Freiheit, Einheit, Freude bewegt mehr sich selbst feiern und für eine weitere Vertiefung des Wir-Gefühls sorgen. Wir finden ein idealer Anlass für antinationale Interventionen und so eine Absage an dieses Gemeinwesen. Kein Fingerpunkt für die Gesellschaft. Informationen dazu findet ihr auf unserer Webseite, genauso zu den weiteren Veranstaltungen, die noch kommen. Dort findet ihr auch ein Audiomitschnitt von der heutigen Veranstaltung, die wir auch mitschneiden. Also falls jemand Fragen stellen möchte, was wir schon während der machen können. Verständnisfragen, ja. Genau. Also wenn es jetzt um politische Diskussionen geht, die natürlich legitim ist, also seinen politischen Widerspruch, würde ich sagen, machen wir danach. Aber wenn was nicht klar ist vom Verständnis her, dann kann man sofort machen. Genau, und falls jemand eine Frage stellen möchte und nicht eben im Audio-Mitschnitt auftauchen will, können wir den noch rausschneiden. soll ja vorkommen. Ja, jetzt zur heutigen Veranstaltung. Heute geht es um Frankreich. Zurzeit scheint es ja eher ruhig geworden zu sein in Frankreich. Die Straßen von Griechenland, Spanien und England sind mehr im Fokus der Öffentlichkeit und natürlich die Revolution bzw. die Versuche in Nordafrika und im Mittleren Osten. Trotzdem bleibt Frankreich natürlich nach wie vor hochinteressant. Jeder kennt ja die Bilder von den großen Demonstrationen und Protesten. Zum Beispiel die tagelangen Krawalle im Oktober und November 2005, in denen die Straßen von Paris und anderen Städten quasi gebrannt haben. Über 9000 abgefackelte Autos, dann die riesigen studentischen Proteste im Jahr 2006, die gewalttätigen Streiks bei Continental nahe Paris im April 2009, das Bosnetting bei dem Unternehmen La Poste. Und letztes Jahr im Oktober die groß angelegten Streiks, begleitet von Großdemonstrationen, gewalttätigen oder gewaltsamen Protesten gegen eine Rentenreform, die Frankreich fast lahmlegten und sind nur einige Streiflichter bzw. Highlights von sozialen Kämpfen, von deren Radikalität man im Lande der Wutbürger nur zu träumen wagt. Aber wer dort wie organisiert für was kämpft, ist eigentlich schwer zu durchblicken. Sind das überhaupt linke Proteste? Schließlich fragt sich auch der immer stärker werdende Front National zum Beispiel antikapitalistische Themen auf die Fahne. Welche Rolle spielen die Gewerkschaften? Antikapitalistisch würde ich das nicht nennen, aber. Welche Rollen spielen die Gewerkschaften und linken Parteien bei diesen Kämpfen und gibt es darüber hinaus weitere relevante Kräfte? Ist aus den Protesten etwas hervorgegangen, was auch langfristig eine linksradikale bzw. antinationale Politik voranbringen kann? Um etwas Licht in das Dunkel der aktuellen gesellschaftlichen Konflikte und deren Akteure in Frankreich zu bringen, haben wir heute Bernard Schmid eingeladen. Bernard lebt und arbeitet seit Jahren, über 10 Jahren in Frankreich, 16 Jahre. In Paris, als Jurist und schreibt als freier Journalist, zum Beispiel für die Jungle World und die Konkret, hauptsächlich über Frankreich und Nordafrika. Außerdem ist er Autor mehrerer Bücher, zum Beispiel über die neue Rechte in Frankreich und die Rolle Frankreichs in Afrika, das, glaube ich, nächsten Monat erscheinen wird. Ja, jetzt würde ich an Bernard übergeben. Zwischendurch werden wir noch mal eine Mütze, glaube ich, rumgeben. Falls jemand einen Euro über hat, würden wir ganz gerne Spenden sammeln und wie gesagt danach gerne Diskussionen und Fragen mit handreichen. Okay. Ja, also was ich euch tatsächlich leider nicht berichten kann heute, ist, dass sozusagen die Barrikaden brennen und dass Frankreich der Revolution entgegenfiebert. Das ist definitiv nicht der Fall seit der letzten größeren Niederlage. die sozialen Bewegungen und vor allem gewerkschaftlich getragenen Bewegungen Anfang November 2010 erlitten haben im Kampf um die sogenannte Rentenreform. Dazu werde ich auch gleich noch was sagen. Dazu gibt es auch eine frische Provokation im Übrigen vom Premierminister François Fillon, der vorgestern angekündigt hat, er sei für ein gemeinsames Rentenalter zwischen Deutschland und Frankreich, also natürlich durch die maximale Angleichung nach oben, durch die Anhebung, nämlich auf 67. Darauf läuft es natürlich in Frankreich auch hinaus. Ich werde nachher noch was dazu sagen zu den Inhalten der Rentenreform, aber vordergründig ist 67 ja in Frankreich nicht das angestrebte Rentenalter, sondern das Höchstalter, bei dem man maximal spätestens in Rente gehen können soll, dann, wenn man nicht die erforderliche Zahl von Beitragsjahren zusammen hat, sonst theoretisch auch gerne früher. Das Problem ist nur, dass immer weniger Leute früher die erforderlichen Beitragsjahre zusammen haben werden. Aber sozusagen der Premierminister hat jetzt vorgestern, also Fillon, François Fillon, diesen Versuchsballon steigen lassen und gesagt, im Namen der deutsch-französischen Freundschaft schlage ich jetzt vor, ein gemeinsames Rentenalter, also sprich in Frankreich Durchmarsch auf die 67 für alle. Das gab aber nur verhaltene Reaktionen, also es gab Politikerinnenreaktionen, vor allem aus der Sozialdemokratie, was auch damit zusammenhängt, dass die Sozialdemokratie gerade ihren eigenen inneren Wahlkampf hat, weil sozusagen eine der ersten Weichenstellungen für die Präsidentschaftswahl, die in Frankreich eine ganz zentrale Wahl ist, weil das Staatsoberhaupt sozusagen starke politische Stellung hat und direkt gewählt wird. Die Präsidentschaftswahl findet am 22. April und 6. Mai nächsten Jahres statt, aber die Sozialdemokratie stimmt ja in der innerparteilichen Urabstimmung ungefähr wie die Primary Elections in den USA erstmals jetzt über ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin ab am 9. und 16. Oktober. Deswegen gab es natürlich, da gibt es 6 Kandidatinnen, Reaktionen von deren Seite. Aber sonst ist mir jetzt nicht bekannt, dass es irgendwie große Proteststürme gegeben hätte. Ich glaube, die aktuelle Situation ist von zweierlei Elementen gekennzeichnet. Einerseits dem Nachwirken der Niederlage, weil Niederlagen, darauf werde ich nachher zurückkommen, weil ich einen gewissen historischen Überblick machen werde oder zu geben versuchen werde, weil Niederlagen immer nachwirken und zwar oft über Jahre hinweg nachwirken. Und zum Zweiten aber auch von der Vorbereitung auf die kommenden Wahlen, die ja wichtige Weichenstellungen sind, weil sowohl die parteiförmig organisierte Linke, die in Frankreich immer noch ein starkes Gewicht hat, die also nicht auf eine, sondern auf mehrere Parteien aufgeteilt ist, sich auf die Wahlen vorbereitet, aber weil auch die wichtigsten Gewerkschaftsapparate seit mehreren Monaten in der Erwartungshaltung stecken, dass sie sagen, jetzt warten wir erstmal ab, was die kommenden Wahlen geben und dann werden die Karten neu verteilt und vielleicht wird ja alles besser. Wobei ich das vielleicht tatsächlich mit einem sehr großen V und einem sehr großen I und einem sehr großen E und einem sehr großen L und so weiter schreiben würde. Das ist die aktuelle Situation, aber die natürlich tatsächlich wie jede konjunkturelle Situation eine vorübergehende Kennzeichnung ist, die sozusagen natürlich nicht die historische Tendenz insgesamt über einen längeren Zeitraum hinweg vermittelt. Deswegen würde ich würde gerne nach dieser kurzen Einführung zwei kleine Widersprüche zu einzelnen Sachen aus der Einführung anmelden und dann dann erstmal in dem ersten Teil sagen, was sind die Strukturelemente, die soziale Bewegung in Frankreich im Vergleich oder zum Teil im Unterschied mit denen in Deutschland, in der Bundesrepublik kennzeichnen. In dem zweiten Teil würde ich ein bisschen einen historischen Vergleich machen, sozusagen über die Jahre und sogar Jahrzehnte hinweg. Und dann in dem dritten Teil nochmal auf die aktuelle Situation zurückkommen, das heißt Frankreich und soziale Bewegungen in Frankreich und die soziale Linke im weiteren Sinne in Frankreich seit dem Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise, beziehungsweise seitdem die Wirtschafts- und Finanzkrise von den USA herkommt, also von der Kreditkrise in den USA herkommt, 2007, 2008 auch Frankreich wie alle EU-Länder erfasst hat. Also kurz zu der Anmerkung, die extreme Rechte in Frankreich wird tatsächlich immer stärker. Sie wird jetzt nicht, dazu kann ich gerne was sagen, weil das eines der Themen ist, mit denen ich mich viel beschäftige. Sie nähert sich natürlich, also ihr Wiederaufstieg und ihr stärker denn je ausfallender erneuter Aufstieg nähert sich natürlich aus der sozialen Krise. Und die extreme Rechte antwortet auch auf die soziale Krise mit einer Reihe von sozialen Versprechungen, Schürung von sozialem Leid auf die Korrupten, auf die, die nicht rechtmäßig zur Nation dazu gehören dürften, auf die falschen Franzosen, die nur den Papiernach-Franzosen sind, auf die korrupten, globalisierten Eliten, die eigentlich gar nicht mehr zur Nation gehören, aber natürlich auch auf die Einwanderer oder die Ausländer in Anführungszeichen. Die extreme Rechte würde sich aber nicht im Unterschied zur NPD, die sich sozusagen als rechte, in Anführungszeichen revolutionäre Kampfpartei bezeichnen würde, also sind dann natürlich eine Nazi-Revolution in Anführungszeichen, also Achtung auf die Antwort, Anführungszeichen. Die extreme Rechte in Frankreich würde sich nicht als antikapitalistisch bezeichnen in ihrer Mehrheitsfraktion. Die extreme Rechte in Frankreich ist weniger wirtschaftsliberal im Auftreten als die anderen Länder, wie zum Beispiel Norwegen, Dänemark, wo es sich um explizit pro-wirtschaftsliberale, marktliberale, extreme rechtspopulistische Parteien handelt, sondern die extreme Rechte tritt im Moment stark mit der Forderung nach Protektionismus auf, also dem Schutz der französischen Nationalarbeit vor den Stürmen der Globalisierung. Sie bezeichnen sich aber selber ausdrücklich nicht als Antikapitalisten, sondern als für einen regulierten Kapitalismus eintreten. Sie versucht auch stark, sozusagen Teile des nationalen Kapitals, des Mittelstandes, des nicht so stark globalisierten Kapitals einzubeziehen und sich auch explizit an dieses zu wenden. Richtig ist natürlich, dass eine starke Sozialdemagogie die Wahlpropaganda, das Auftreten der extremen Rechten auszeichnet, stärker denn je eigentlich, weil Marine Le Pen, die seit dem 16. Januar 2011 Parteivorsitzende ist, dieses Element stärker noch in den Vordergrund stellt als ihr Vorgänger, der auch ihr Vater war und ist, also Jean-Marie Le Pen. Richtig ist, dass sie zum Teil Mimikry betreibt und Diskurselemente aus links, also aus der etablierten Linken oder auch aus Versatzstücke aus dem Diskurs von Attac herauslöst und in ihren Diskurs einbaut. Zum Teil so, dass man, wenn man isoliert einzelne Elemente ihrer Reden lesen würde, gar nicht wüsste, aus welcher Ecke das jetzt kommt. Das ist aber eine Masche, weil sie versucht sozusagen gezielt auch Spuren zu verwischen. Sie hat aber auch ein starkes nationalliberales Element drin mit dem Appell sozusagen an das kleine Kapital, an den schaffenden Mittelständler, an der anständig seine Steuer zahlt und so weiter. Und der auch von den korrupten, globalisierten Eliten die Schnauze voll hat und so weiter. Das ist meine erste Anmerkung. Die zweite, darauf werden wir wahrscheinlich zurückkommen, was die Riot in den Banlieues betrifft, also in den französischen Trabantenstädten. Die sind ein wichtiges Element in den sozialen Bewegungen der letzten Jahre, das aber durch die räumliche Segregation, also sozusagen die, was ich mal in einem Artikel die Territorialisierung der sozialen Frage in Frankreich genannt habe, also durch die geografische Trennung von Bevölkerung unterschiedlicher sozialer Lage oder Klassensituation bedingt, sticht dieses Element ein bisschen heraus oder es entwickelt sich zum Gutteil getrennt, und das ist ein Problem, von anderen sozialen Kämpfen in Frankreich. Was aber nicht ganz richtig ist, zumindest so wie die administrative Aufteilung in Frankreich ist, also wenn man die offizielle Terminologie übernimmt, ist, dass die Straßen in Paris gebrannt hätten. In Paris als Stadt blieb es nämlich erstaunlich ruhig. Also gut, ich wohnte damals am Stadtrand von Paris, es gab mal eine Trittbrettfahreraktion, wo mal ein Bus in Brand gesetzt worden ist im November 2005. Aber Paris als Stadt war sozusagen völlig verschont. Sondern wo diese Riot-Unruhen stattfanden, das war ausschließlich in den Trabantenstädten rund um Paris, aber auch rund um andere größere und auch mittlere Städte in Frankreich, also in den städtischen Ballungsräumen. Aber ich glaube, eines der Strukturmerkmale der französischen Situation ist, dass eben durch die administrative Trennung, dass es eigenständige Kommunen sind, die eigenständige Kommunalregierungen haben, eigenständige Strukturen haben, dass das sozusagen als was völlig Getrenntes wahrgenommen wird. Also es gab sozusagen lange eine soziale Frage innerhalb von Paris, die gibt es immer noch, wenngleich die Stadt sich von ihren Unterschichten und zunehmend auch von ihren Mittelschichten oder Mittelklassen zu leeren beginnt, weil einfach die Mietpreisexplosion und die Wohnraumspekulation dermaßen krass ist, dass es sozusagen also jetzt mal abgesehen natürlich von Obdachlosen, kaum noch arme Leute gibt, die da überhaupt wohnen können. Aber es gab vor 30, 40 Jahren noch 2/3 der Bevölkerung im Raum Paris, die uns aus den Unterklassen oder den Mittelklassen kamen. Heute ist es noch 1/3 mit stark abnehmender Tendenz. Wobei sich das konzentriert auf bestimmte Zonen in der Stadt. Die entwickelt sich aber weitgehend getrennt von dem, was drumherum los ist, weil es halt seit langem sozusagen diese räumliche Konzentration der sozialen Frage gibt, die dafür sorgt, dass sozusagen sich das wie in einem Brennglas in bestimmten Kommunen, die eigenständige Verwaltungseinheiten sind, stark zuspitzt, was aber eher sozusagen den gegenteiligen Effekt hat, nicht, dass es den Rest der Gesellschaft mitreißt bei der Radikalisierung, beim Protest, sondern eher abschreckend wirkt, weil es sozusagen dieser starke Brennglas-Effekt, das ist sozusagen der Effekt der sozialen Verwerfungen, ob es sich um Protest handelt, also auch militanten oder gewalttätigen Protest, ob es sich auch um Alltagskriminalität handelt, also was für sich Drogenverkauf, um zu überleben. Es gibt ganze Familien, die davon leben und der Staat weiß es, weil es gibt interne Berichte von der Polizei und von den Sicherheitsorganen, die sagen, wir haben den Drogenhandel abschaffen können wir nicht, sonst haben wir ein noch größeres Problem, weil da ganze Familien sozusagen nicht mehr leben können. Also der Rest der Gesellschaft sieht das wie durch ein Brennglas, unheimlich vergrößert durch den Blick von außen auf die Trabantenstädte, wo das stark räumlich konzentriert ist. Das sorgt sozusagen eher dafür, dass es den Rest der Gesellschaft abschrecken soll, um zu sagen, so wollen wir nicht werden, solche Verhältnisse wollen wir nicht. Das trägt, glaube ich, eher zu den Problemen bei, die eine soziale Bewegung, die ein umfassendes Veränderungsprojekt hätte oder eine umfassende Veränderung der französischen Gesellschaft anstreben würde, lösen müsste. Wir sind aber im Moment in der Phase, wo man die Frage stellen kann, aber wo die Frage ihre Lösung, ihre Antwort nicht gefunden hat. Was ich jetzt aber in den folgenden Minuten ausführen würde, wäre eher, also betrifft eher, auf diese Aspekte würde ich gerne zurückkommen, darüber werden wir sicherlich hoffentlich diskutieren. Worauf ich jetzt aber zurückkommen werde, wären eher soziale Bewegungen im Sinne von sozialen Bewegungen, die rund um Arbeitsverhältnisse und Ausbeutungsverhältnisse rund um Lohnarbeit strukturiert sind, zentriert sind und die unter anderem, aber nicht ausschließlich mit Gewerkschaften zusammenhängen, wozu ich gleich in meinem ersten Teil ein paar grundlegendere Worte sagen werde. Der erste Teil, wie gesagt, sind Strukturelemente im Vergleich und auch natürlich im Unterschied, im Kontrast zu Deutschland. Also was du auch in der Einleitung vorher gesagt hast, es gibt tatsächlich Unterschiede im Auftreten, in der Erscheinungsform, in der Entwicklungsdynamik, soziale Bewegungen in Frankreich, die sich unterscheiden von dem, was man aus Deutschland gewohnt ist. Die Konvergenz verschiedener gesellschaftlicher Kräfte innerhalb und außerhalb von Betrieben, Büros, Arbeitsplätzen, das zum Teil eruptive Aufwallen, das heißt, dass eine soziale Bewegung schnell hochkocht, auch auf der Straße mit einer Zuspitzung, dann auch eine politische Zuspitzung wird, weil natürlich eine soziale Bewegung, wenn sie 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen Menschen auf die Straße bringt, nicht nur für eine soziale Konfrontation steht, sondern auch für eine politische, weil es ein Problem für die Regierung darstellt. Und die das tatsächlich oft im Vergleich zu gewerkschaftlichen Verhandlungsstrategien in Deutschland scheinbar kompromisslose auftreten. Dazu folgende Anmerkung, was sowohl den historischen Hintergrund betrifft, als auch die juristischen Strukturen, in denen der sich langfristig manifestiert hat. Das heißt sozusagen, die sozialgeschichtliche Entwicklung hat auch zu anderen rechtlichen Strukturen in Frankreich im Vergleich wiederum zu Deutschland geführt. Gewerkschaften in Frankreich sind nämlich, das ist eine wichtige Aussage, im Unterschied zu dem, was man auf den ersten Blick meinen könnte, nicht als solche, nicht stärker, sondern schwächer als in Deutschland. In Frankreich beträgt der gewerkschaftliche Organisationsgrad derzeit 8%. Also das waren mal 25% vor 30 Jahren, 40 Jahren, währenddessen, was man die Trente Glorieuse, die glorreichen 30 Jahre nennt, also die Phase des Nachkriegswachstums und des auf Massenkonsum ausgerichteten fordistischen Wachstumsmodells zwischen 1945 und 1975. Das sind noch 8%. Das ist wesentlich weniger als in Deutschland. Und trotzdem organisieren die Gewerkschaften oder die Gewerkschaften und andere Akteure, Akteurinnen in Frankreich manchmal soziale Konfrontationen, die in Deutschland ihresgleichen suchen. Aber nicht deswegen, weil die Zahlen richtig stärker werden, sondern deswegen, weil die Struktur wesentlich weniger als Disziplinierungsinstrument gegenüber der eigenen Klasse zur Verfügung steht, das heißt wesentlich weniger zur Kanalisierung zur Verfügung steht, als es in Deutschland der Fall ist. Weil Gewerkschaft sozusagen in Deutschland von vornherein eingebunden ist, also zumindest in der Mehrheitsfraktion der Gewerkschaft, es gibt natürlich auch kämpferischere Minderheitsflügel und es gibt kleine Gewerkschaften, es gibt die FAU, es gibt kleinere Gewerkschaften, die oft aber Berufsgruppengewerkschaften sind. Man hat den GDL-Streik vor 3 Jahren gesehen, den Streik der Gewerkschaft der Eisenbahnerinnen. Aber sagen wir mal, wenn man vom gewerkschaftlichen Mainstream in Frankreich ausgeht, dann ist der schon sehr stark eingebettet in eine institutionalisierte Krisenlösung, die sozusagen von vornherein auf eine Integration in ein großes Ganzes setzt, wo man am Verhandlungstisch bestimmte Milderungen der Lage der Lohnabhängigen bereden kann, wo aber sozusagen ein größerer Bruch oder eine Konfrontation, eine antagonistische oder antagonistisch erscheinende Konfrontation nie vorgesehen ist. Zumindest für die Mainstream in den Gewerkschaften. Nicht, dass es keine andere Vorstellung gäbe. Die ist aber nicht wirkungsmächtig auf der Ebene der Apparate. In Frankreich ist es gar nicht so, dass die Apparate so viel anders ticken würden, zumindest heute. Also seit 1989 und dem Zusammenbruch des sowjetischen Systems. Ich sage das deswegen, weil das sowjetische System auf einen wichtigen Akteur der Gewerkschaftsbewegung in Frankreich, also die CGT, immer noch die Anziehungskraft eines vermeintlichen Modells hatte, sodass die CGT sich doch historisch vor 1989 als Träger auch eines Gegenentwurfs zur kapitalistischen Gesellschaft verstand, der aber stark dem ähnelte, was in den realsozialistischen Gesellschaften in den Ländern des sogenannten real existierenden Sozialismus existierte. Aber seitdem das weggebrochen ist, haben wir es tatsächlich mit Apparaten zu tun, die gerne so funktionieren würden, wie die der deutschen Gewerkschaft. Für die CGT gilt das nur in begrenztem Maß. Die weiß nicht so richtig, seitdem ihr das historische Modell abhanden gekommen ist, wo sie eigentlich hin will. Das heißt, das ist ein bisschen wie Rumstochern im Nebel und sozusagen Tagespolitik und mal gucken, wo uns die Tagespolitik hinführen will. Die zweitgrößte Gewerkschaft in Frankreich, der zweitgrößte Gewerkschaftsdachverband, der annähernd so stark ist wie die CGT, die CFDT, die historisch als Abspaltung aus der christlichen Gewerkschaftsbewegung entstanden ist, die ungefähr ganz vergröbert eine sozialdemokratische Dachorganisation ist, die hat erklärtermaßen seit den 90er Jahren zum Ziel gehabt, so etwas zu werden, wie die deutschen Gewerkschaften sind. Also es fasziniert ihrerseits, so wie Linke in Deutschland fasziniert sind von französischen Gewerkschaften aufgrund des kämpferischen Auftretens, so weil die ihrerseits fasziniert von den deutschen Gewerkschaften. Oh, haben die viele Mitglieder, oh, haben die viel Geld, oh, haben die viel Mittel, oh, haben die auch viel institutionelle Kanäle, um zu verhandeln, als Verhandlungspartner ernst genommen zu werden, am Tisch mit dabei zu sitzen. Nur, diese Politik kann nicht bis zum Ende durchgeführt werden, in dem Sinne, dass man die soziale Gegenmacht, die Mobilisierung von sozialer Gegenmacht auf der Straße und im Betrieb einstellt und sich sozusagen nur auf dieses institutionelle Dasein konzentriert oder hauptsächlich, ich will es jetzt auch nicht karikieren, in Deutschland gibt es auch Streiks und manchmal mobilisieren die Gewerkschaften ihre Basis, aber relativ selten, weil die Gewerkschaften, weil es mehrere sind, die miteinander konkurrieren, die Richtungsgewerkschaften sind, gar nicht unbedingt der Herr der Lage sind. Das hat historische Gründe. Einer der Gründe ist tatsächlich die historische Schwäche, organisatorisch betrachtet, nicht unbedingt von ihrer sozialen Basis, aber organisatorisch betrachtet zuerst der Sozialdemokratie. Die Sozialdemokratie in Frankreich, also ich spreche jetzt nicht von dem, was heute Sozialdemokratie ist, die SPD, der Parti Socialiste in Frankreich, sondern was die Sozialdemokratie im 19. Jahrhundert war, als parteiförmiger Ausdruck der Arbeiterbewegung, wo alle Strömungen drin waren, was später Kommunisten wurden, was später Sozialdemokraten wurden. Die war in Frankreich zwar historisch früher dran, weil sie in Frankreich vor dem damals in mehrere kleine Staaten aufgespielt hat in Deutschland, weil es in Frankreich früher eine Arbeiterbewegung gab. Die wurde aber historisch zerschlagen nach dem Einschnitt, den die Commune de Paris, also das frühsozialistische Selbstverwaltungsexperiment, nach der Niederlage des französischen Staates im Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 darstellte und dann aber auch die brutale Repression, die brutale Zerschlagung, also 25.000 Tote, 30.000 Tote der Repression in der Stadt, in Paris, Massenhinrichtungen mitten in der Stadt, Verbannungen nach Algerien, nach Neukaledonien, in die Kolonien. Das heißt sozusagen, der organisatorische Apparat der Partei wurde zerschlagen, sodass sich die Gewerkschaftsbewegung tatsächlich sozusagen vom down to up sozusagen entwickeln musste, als Gegenmacht der sozusagen der Apparat ein bisschen abhanden gekommen war, während es in Deutschland eher diese Top-Down-Entwicklung gab. Das heißt, dass die Sozialdemokratie zwar sich als Interessenvertretung der der Arbeiterschaft, Arbeiterinnenschaft im Parlament und dann auch historisch in der Perspektive durch Teilhabe an der Staatsmacht verstand, aber gleichzeitig sozusagen auch als disziplinierendes Instrument zur Verfügung stand. Das heißt, Gewerkschaft entwickelt sich deswegen notwendig historisch als Gegenmacht. Der zweite Unterschied war dann natürlich, dass ab der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg die parteikommunistische Fraktion der Arbeiterbewegung in Frankreich stärker wurde als die sozialdemokratische Fraktion, im Unterschied zu Deutschland, wo die SPD immer sehr viel stärker war, oder jedenfalls deutlich stärker war, auch während der Weimarer Republik als die KPD. In Frankreich war es umgekehrt. Die kommunistische Partei wurde nicht sofort, also das heißt doch, was die Mitgliedschaft betrifft, sofort, nämlich es gab nach dem Ersten Weltkrieg die Spaltung, wie überall in der sozialistischen oder sozialdemokratischen oder kommunistischen Partei. In Frankreich war es anders als in Deutschland, anders als in vielen anderen Staaten, die Mehrheitsfraktion, 3/4, auf dem Parteitag, dem Kongress von Tours, die beschloss, sich in kommunistische Partei, Sektion der Dritten Internationale oder in Sektion der kommunistischen Internationale umzuwandeln. Das war ein anderer Prozess. Das war allerdings nur die Mitgliederebene. Auf der Ebene der Wählerinnen, weil die Frauen vor 1944 nicht das Wahlrecht hat, war die KP trotzdem schwächer, zum Teil sogar deutlich schwächer, als die Sozialdemokratie bis zum Zweiten Weltkrieg. Infolge des Zweiten Weltkriegs und ihrer Teilnahme an der Resistance wurde sie dann auch auf Wahlebene zur stärksten Partei. Also bis hin zu 28,6% bei den Wahlen 1946, was aus der kommunistischen Partei, der französischen kommunistischen Partei oder dem PCF, dem Parti Communiste Français, die stärkste politische Partei in Frankreich machte. Diese stärkste politische Partei war eng verbandelt mit der stärksten Gewerkschaftsorganisation in Frankreich, nämlich der CGT, die also eine erste Phase durchlaufen hatte, die heute als anarchosyndikalistisch bezeichnete Phase, der Begriff ist ein bisschen verdrübert, oder als revolutionärsyndikalistisch betrachtete Phase, wo die Gewerkschaft sich rein als Gegenmacht verstand, als revolutionäre Gegenmacht. Es gab dann die zweite Phase, wo sie sich zwar als Antisystemkraft verstand, aber schon in einem stalinisierten Sinn, also in dem Sinne, dass man die Staatsmacht übernehmen will und dann aber auch sozusagen danach, nach dem Umbruch Staatsgewerkschaft sein möchte, wann die kommunistische Partei regiert. Das waren aber jedenfalls zwei Faktoren, die dafür sorgten, dass die Gewerkschaften, sei es jetzt objektiv und ungewollt oder objektiv und subjektiv, also auch gewollt, außerhalb des institutionalisierten oder außerhalb von institutionalisierten Krisenlösungsmechanismen oder Verhandlungsmechanismen stand. Die CGT wurde ausgegrenzt durch die Akteure des bürgerlichen Staates, einfach weil sie im Kalten Krieg für den Feind stand. Also sozusagen der bürgerliche Staat und auch die US-Gewerkschaft und, wie man heute weiß, natürlich auch die US-Dienste, also die CIA, aber es war kein CIA-Komplott, es war ein objektiver politischer Prozess, aber jedenfalls diverse Akteure steckten mächtig viel Geld hinein, um im Winter 1947-48 die CGT zu spalten, weil der Kalte Krieg begonnen hatte, weil die CGT als prokommunistisch galt, und daraus entstand die erste Abspaltung von der CGT, also die CGT Force Ouvrière, die heute als Force Ouvrière oder FO bekannt ist, die ganz grob eine sozialdemokratisch geführte Gewerkschaft war, mit ein bisschen komischen Zügen, weil sie halt alle Gegner der Stalinisierung mit rausgenommen hat, das heißt, unter sozialdemokratischer Führung, da waren aber Faschisten drin, da waren Gaullisten drin, da waren Trotzkisten drin, oder eine trotzkistische Strömung war da drin, das heißt, das war eine etwas komische Koalition. Deswegen ist es historisch dabei geblieben, dass die Gewerkschaften deswegen, weil sie gar nicht eingebunden werden, oder weil der Staat gar nicht versucht, sie einzubinden, als sozusagen Krisenlösungsmechanismus, um Konflikte abzufedern und nicht antagonistisch zu gestalten, am Verhandlungstisch aufzufangen, weil Gewerkschaften es immer noch nötig haben, sozusagen den Appell an die Basis durchzuführen. Das heißt, die Gewerkschaft, um überhaupt in eine Verhandlungsposition zu kommen, muss ihre Basis entweder an den Arbeitsstätten mobilisieren, wenn es ein betriebszentrierter Kampf ist, oder wenn es um Vorhaben der Regierung geht, die in sozial- und wirtschaftspolitische Belange eingreifen, um Gesetzesvorhaben zu Renten, zu Arbeitszeit, dann benötigt sie den Appell in die Gesellschaft hinein, an unterschiedliche Kräfte in der Gesellschaft, die dann auch kommen, zu Kundgebungen, zu Demonstrationen, zu Besetzungen. Die benötigt sie, um überhaupt als Ansprechpartner ernst genommen zu werden, weil es sozusagen diesen institutionellen Schritt, als erster Schritt, der in Deutschland immer zuerst gemacht wird, man setzt sich zusammen und redet, den so gar nicht gibt, und weil die Gegenseiten, Staat und Kapital oder Kapitalverbände, es sozusagen nicht angemessen oder notwendig finden, die Gewerkschaften von vornherein so mit einzubeziehen. Das ist allerdings, glaube ich, ein bisschen am Bröckeln. Achso, eine Bemerkung noch dazu zu der Struktur und dann zu dem, was sich geändert hat. Das ist wichtig. Das schlug sich auch, sozusagen diese Funktionsform von Gewerkschaften und Arbeiterwegen, schlug sich auch in anderen juristischen Strukturen nieder. Das Wichtigste, das führe ich jetzt nicht zu weit aus, sonst sitzen wir noch in Stunden hier, aber zumal ich nicht juristisch speziell bin auf Arbeitsrecht bin, aber das Wichtigste ist das Streikrecht. Das Streikrecht in Deutschland ist ein organisches Recht. Streik ist nur rechtmäßig, wenn er durch die Gewerkschaft organisiert wird. Durch die Gewerkschaft angemeldet wird, durch die Gewerkschaft aufgerufen wird, nach einer Urabstimmung in den Gewerkschaften. Streik in Frankreich ist völlig unabhängig von Gewerkschaft. Das heißt, man kann streiken, ohne dass irgendeine Gewerkschaft mittut, dazu aufruft, es unterstützt, sondern das Streikrecht ist ein individuelles Recht jedes und jeder Lohnabhängigen, mit der Besonderheit, dass es sich um individuelles Recht mit kollektiver Ausübung handelt. Das heißt, man muss sich zu mehreren zusammentun, um das Recht auszuüben. Wobei in der Rechtsprechung konkret heißt das mindestens zwei. Und wenn es nur ein Lohnabhängiger oder eine Lohnabhängige ist in der konkreten Situation, das Beispiel der Rechtsprechung ist die Landarbeiterin, die allein ist auf dem Bauernhof, dann kann sie auch allein streiken. Das heißt, es ist tatsächlich ein Recht, das der Basis gehört und sozusagen, wo die Basis dadurch, dass sie sich in Bewegung setzt, die Gewerkschaft vor sich hertragt. Die Gewerkschaft übernimmt dann irgendwann und sagt, okay, ich trete in Verhandlungen ein, aber die Gewerkschaft ist sozusagen, wird nicht benötigt, um das überhaupt rechtmäßig zu gestalten. Das handelt sich, glaube ich, in Deutschland einfach um ein Element, was natürlich historisch auch dazu dient, solche Konflikte zu kanalisieren, aufzufangen, ihre Radikalität abzustumpfen. In Frankreich hat sich das aus den genannten Gründen anders entwickelt. Dennoch glaube ich, dass es am Bröckeln ist, weil es gibt ein wichtiges Gesetz, was dafür sorgt, dass die beiden wichtigsten Gewerkschaften oder beiden mitgliederstärksten Gewerkschaftsverbände, die ich vorher genannt habe, die CGT, ex-parteikommunistisch, heute eher am Suchen und am Stochern, und die CFDT, also eher sozialdemokratisch, inzwischen eher sogar sozialliberal, dass die beide stark einbezogen werden in das Herangehen der Regierung an die soziale Wirtschaftspolitik. Es gibt ein neues Gesetz, dem aber Verhandlungen mit Kapitalverbänden, aber auch mit den Gewerkschaften vorausgingen, vom 20. August 2008, dass die Befugnisse und Aufgaben der Gewerkschaften in Frankreich ein bisschen ummodeln. Historisch war es nämlich so, dass, weil es mehrere Gewerkschaften in Frankreich gibt, die politische Richtungsgewerkschaften sind, die also auch historisch sozusagen bestimmte Strömungen in der Arbeiterbewegung widerspiegeln, katholische Gewerkschaften, christliche Gewerkschaften, kommunistische oder parteikommunistische Gewerkschaften, der anarcho-syndikalistische Gewerkschaft, der eher sozialistische, sozialdemokratische Gewerkschaft. Also sozusagen diese Tatsache, dass es unterschiedliche Gewerkschaften gab, die Richtungsgewerkschaften waren, was es in der Weimarer Republik in Deutschland gab, aber nicht nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dass es historisch diese Politik der Ausgrenzung oder des Versuchs der Ausgrenzung der CGT gab, die sorgte dafür, dass jede Gewerkschaft, die als tariffähig anerkannt war, jede für sich rechtsgültige Kollektivverträge, in Deutschland würde man sagen Tarifabkommen oder Betriebsvereinbarungen, unterzeichnen konnte. Jede einzelne, sagen sie, noch so klein, solange sie als tariffähig anerkannt war. Die Tariffähigkeit hing aber nicht daran, dass eine Gewerkschaft beweisen musste, dass sie Rückhalt hatte, Mitglieder hatte, Wahlergebnisse hatte, sondern die hing daran, dass es eine Liste gab von 1966 vom Gesetzgeber, der sagte, das sind die fünf Gewerkschaften, die automatisch Tarif, oder die fünf Dachverbände, deren Mitgliedsverbände automatisch tariffähig sind. Das diente dazu, kleine, eher rechte Gewerkschaften künstlich am Leben zu halten, die dadurch sozusagen vermeintlich Verhandlungsmasse in die Waagschale werfen konnten und als Verhandlungspartner von Staat und oder Kapital aufgewertet wurden. Die christliche Gewerkschaft, die höhere Angestelltengewerkschaft, die Volksouvrière auch, die vorher genannt hat, die historische Abspaltung von der CGT, die sind dadurch sozusagen ein bisschen künstlich am Leben gehalten worden in den Betrieben. 2008 hat der Staat gesagt, das interessiert uns nicht mehr, weil es nicht funktioniert. Weil die Abkommen keine soziale Legitimität mehr haben. Weil man weiß, dass die Gewerkschaften, die sozusagen künstlich rechtsmäßig befähigt werden, dass sie im Namen aller Lohnabhängigen verhandeln, weil man weiß, dass manche von denen keinen Rückhalt haben. Sondern wir binden künftig die Verhandlungsfähigkeit, also die rechtliche Verhandlungsbefugnis, die Tariffähigkeit an Wahlergebnisse, bei Betriebsratswahl. Also ungefähr, was die französische entsprechend zum Betriebsrat ist. Der französische Betriebsrat oder Le Conseil d'entreprise funktioniert anders. Da sitzt der Arbeitgeber mit drin, der leitet sogar die Sitzung, weil das ist ein Organ, wo der Arbeitgeber sozusagen seine Entscheidung rechtfertigen muss. Das ist ein Diskussionsorgan. Das funktioniert anders als der Betriebsrat in Deutschland. Aber ungefähr, was Betriebsratswahl in Deutschland ist. Diese Bindung an Wahlergebnisse wird dafür sorgen, dass manche kleinere rechten Gewerkschaften abkacken werden. Das ist kein Verlust für die Menschheit. Es stärkt die CGT und auch die CFDT. Es sichert denen sozusagen, böse gesagt, Marktanteile. Das weiß die CGT, das weiß auch die CFDT und beide haben sich einbinden lassen. Also beide, dieser Prozess läuft jetzt bis 2013, 2008 bis 2013 ist die Übergangsphase, dann werden sozusagen die Felder der Gewerkschaften auch auf übergeordneter, überregional auf nationaler Ebene neu abgeschickt. Das heißt, dann ist die Frage, wer darf in irgendwelchen Gremien drin sitzen aufgrund der erzielten Wahlergebnisse und darf als Verhandlungspartner mit der Regierung auftreten und ans Mikrofon gehen und so weiter. Da hängt natürlich auch Geld dran, die verbunden ist mit der Präsenz in bestimmten Institutionen. Das heißt, diese Übergangsphase ist am Laufen. Das ist ein Grund, warum neben der historischen Orientierungslosigkeit der CGT, nachdem sie sozusagen ihr Gesellschaftsmodell verloren hat mit dem sowjetischen Block, warum sie sich, glaube ich, sehr stark an der Spitze, nicht unbedingt an der Basis, aber an der Spitze einbinden lässt. Das ist sozusagen was Neues. Jetzt die zweite Sache, die ich entwickeln wollte, sozusagen ein bisschen ein historischer Vergleich über soziale Bewegungen, über die Zeiten hinweg. Also ich werde jetzt nicht zum Mittelalter zurückgehen, keine Sorge, zumal es damals keine Gewerkschaften gab, sondern Zünfte. Aber sehr wohl in die Zwischenkriegszeit, weil da was sehr Wichtiges passierte. Was ich nämlich ein bisschen aufzeigen möchte, ist, dass es zwar sozusagen, dass sich auf der Ebene der grundsätzlichen Analyse ein wichtiger Unterschied aufzeigen lässt, eben sozusagen in der, und sei es erzwungenen, aber objektiven Rolle von Gewerkschaften als Gegenmacht und die auch sozusagen durch die soziale Basis in Bewegung gesetzt werden kann oder die sozusagen die Arbeiterschaft, die Lohnabhängigen können die Gewerkschaften vor sich hertragen, weil sie als Inhaber des Streikrechts die entscheidende Rolle spielen, im Unterschied zu Deutschland mit seinen Apparategewerkschaften. Das darf jetzt natürlich nicht zu der Karikatur verleiten, dass es so wäre, dass immer die Basis wahnsinnig radikal ist und die Apparate immer die Verräter sind und sozusagen das immer auch allen deutlich und klar wird und sozusagen es dann irgendwann auch zu Bruch kommt, wenn die Gewerkschaften ihre Rolle als Gegenmacht nicht mehr wahrnehmen möchten. Und die wollen sie natürlich oft regelmäßig irgendwann nicht mehr wahrnehmen, weil sie irgendwann auf ein Verhandlungsergebnis hinausgehen wollen, was nicht allen Teilen der Basis unbedingt immer in den Kram passt. Also was ich vorher gesagt habe, als Strukturelement bedeutet nicht, dass es immer den scharfen Bruch gibt zwischen dem Apparat als dem verhandelnden, nach Verhandlungen strebenden, sozusagen strukturkonservativen Element der Basis, die immer so viel radikaler wäre, sondern in Wirklichkeit greift das ineinander. Manchmal sind es sogar die Gewerkschaften, die gegenüber einer Basis eher als vorantreibendes Element auftreten. Manchmal erscheint es am Schluss für Teile der Basis, in den Augen von Teilen der Basis so, dass die Apparate tatsächlich Verrat begangen haben. Dazu komme ich auch klar auf sehr aktuelle Beispiele. Und manchmal ist es aber auch so, dass die Apparate am Schluss gut dastehen und dass sie das gesagt wird, okay, sie haben das Maximum getan, was sie tun konnten und wo sozusagen es gar nicht zu so einem Bruch kommt und dann auch zu einer Radikalisierung oder Ablösung der Basis von den Apparaten, also Apparate, die natürlich im System über Verhandlungen versuchen, systemimmanent das Maximale herauszuholen. Also sozusagen das historische Beispiel, was in diesen Tagen immer wieder beschworen wird, in diesen Tagen, weil es eben jetzt, wie ich in der Einleitung sagte, auf Wahlen zugeht, ist das Beispiel von Mai, Juni 1936. Im Mai, Juni 1936 ist die Ausgangssituation die, dass das, was in Deutschland sehr vergröbert übersetzt als Volksfront bezeichnet wird, also der Front Populaire, Mozilla bedeutet eigentlich nicht Volk, weil der deutsche Volksbegriff ist ein bisschen komischer, weil er sowohl das Blutsvolk in Anführungszeichen umfasst, als auch das Volk als soziale Kategorie. Populär ist eine soziale, also populär kommt schon von Volk, von Pöppler, also das Volk, aber als soziale Kategorie. Populär bezeichnet in der Regel die Unterklasse. Ein Quartier populär zum Beispiel ist ein Unterklassenviertel, ein Arbeiterviertel. Das ist kein Volksviertel, das ist ein Arbeiterviertel. Der Front populär ist also auch keine Volksfront, wo sozusagen von, was weiß ich, von der Mitte bis links alles zusammengeschlossen werde, sondern war die Front sozusagen gut des kleinen Volkes gegen die Bourgeoisie. Es war aber trotzdem ein Bündnis, dass die Sozialdemokratie, die kommunistische, also die bereits durchstalinisierte kommunistische Partei und die kleinbürgerlichen Radiko, also die Radikalen, das ist praktisch eine linksliberale Partei, die heißt so seit dem Antiklerikalismus des 19. Jahrhunderts, umfasst. Der Front Populaire oder die in großen Anführungszeichen Volksfront wurde also gewählt als Regierung Anfang Mai 1936 im Kontext der Weltwirtschaftskrise und des Aufstiegs des Nationalsozialismus, des Faschismus in den Nachbarländern und so weiter. Und was dann kam, war, dass am Tag danach ein Massenstreik ausbrach. Gut, Massenstreik hieß damals, auf dem Höhepunkt waren es 1,5 Millionen Lohnabhängige. Die Arbeiterschaft war damals sehr konzentriert. Vor allem in einigen Großbetrieben, im industriellen Sektor, also Frankreich hatte damals noch 30% Bauernanteil, muss man dazu sagen. Das war aber nicht so, dass die Leute unbedingt gegen die Regierung streiken, sagten, die sind Verräter und wir streiken gegen die, die unsere Klasseninteressen vertreten haben, sondern es war anfänglich sogar eher so, dass das ein Streik war, der aus dem Vertrauen auf die Regierung getragen war, nach dem Motto, jetzt sind unsere Leute dran und jetzt oder nie ist die Gelegenheit für uns was rauszuholen. Wir müssen sie stärken, die Genossen, die an die Regierung gehen. Das war das auslösende Element. In der Dynamik hat es trotzdem dazu beigetragen, dass weit, dass sozusagen die Front Populaire Regierung, die dann ans Ruder kam, weit über das, was ihre ursprünglichen Absichten waren, hinausgehen musste. Zum Beispiel war im Wahlprogramm des Front Populaire zwar eine Arbeitszeitbegrenzung vorgesehen, aber kein gesetzlicher Urlaub. Es gab damals in Frankreich noch keinen gesetzlichen Jahresurlaub, den gab es in manchen Ländern, in Skandinavien, in der Tschechoslowakei. In Frankreich gab es das damals nicht. Für Teile der Sozialdemokratie war diese Forderung zu gewagt und die bereits an der Spitze durchstalinisierte KP war auch dagegen, weil die Stalinisten haben gesagt, wir sprechen für die Arbeiter und die Arbeiter, nö, die wollen nicht fürs Faulenzen bezahlt werden. Die Arbeiter haben eine gute Moral, die wollen produzieren. Die wollen nicht für Faulenzerei bezahlt werden. Das erweckt einen völlig falschen Eindruck. Außerdem, in der Sowjetunion sind sie an der Macht und da haben sie auch keinen Urlaub. Also, das war die Mentalität der Stalinisten. Und die Sozialdemokratie wollte sich natürlich sich nicht zu sehr mit der Bourgeoisie verscherzen, indem sie zu radikale Forderungen erhielt. Also im Wahlprogramm tauchte das nicht auf. Das war aber eines der ersten Gesetze, die gemacht wurden. Erstmals 2 Wochen gesetzlichen Jahresurlaub. Die Sozialdemokratie hat dafür gestimmt, die KP hat dafür gestimmt und sogar ein Teil der Rechten, der Bürgerlichen haben dafür gestimmt, weil sie alle sehr beeindruckt waren von dieser Generalstreikswelle mit Fabrikbesetzung und sogar Teil des Kapitals hat gesagt, bitte, bitte, wir geben euch, na gut, nicht alles, was ihr wollt, aber doch einiges, aber bitte, bitte, hört auf mit dem Scheiß und sorgt dafür, dass die Fabriken nicht weiter besetzt werden. Weil das ist gefährlich. Was tatsächlich vorgesehen war im Wahlprogramm der Linksparteien, war die Arbeitszeitverkürzung, also von 48 auf 40 Stunden damals. Und es gab noch weitere soziale Fortschritte. Die wurden tatsächlich damals beschlossen und umgesetzt. Das ging allerdings nicht sehr lang, weil natürlich diese Regierung in einem strukturellen Konflikt mit dem Kapital stand und damals ging es sehr schnell, das heißt, Kapital wanderte in die Schweiz, aber es gab eine massive Kapitalflucht. Die Sozialdemokratie duckte sich weg vor dem Druck, scheute den Konflikt und die Regierung brach auseinander. Das Parlament blieb also nach wie vor in derselben Zusammensetzung, bis zum Zweiten Weltkrieg, bis zur Besetzung Frankreichs blieb das dasselbe Parlament. Dieselbe Zusammensetzung, aber es gab halt andere Konstellationen und die Sozialdemokratie hat sich eben bürgerlich-rechten Kräften dann verbündet und eine sehr viel bürgerlichere Politik gemacht. Aber sozusagen, das ist die historische sozusagen Gussform, in die jetzt manche Akteure gerne sozusagen auch zukünftige Bewegungen hineinfüllen würden. Also jetzt war gerade am letzten Wochenende die Fête de l'Humanité, das heißt das Pressefest des Zeitvertreibens der französischen KP, das ist ein großes Ereignis in Frankreich, wo 300.000 Leute sind, also nicht nur KP-Fans, sondern ganz unterschiedliche Linke, da finden Debatten statt. Da hat so eine linke Satirezeitung, Fakir heißt sie, so ein 4-Seiter-Verteil mit eine Comic-Serie, wo sie quasi das jetzt als Szenario für 2012 ausweiten, sozusagen die Sozialdemokratie wird 2012 gewählt. Das ist im Moment tatsächlich nicht unwahrscheinlich, das ist im Moment sehr schwer vorstellbar, dass Sarkozy wieder gewählt wird. Und dann kommt halt dasselbe. Die Leute sozusagen treten in den Streik und bringen die Sozialdemokratie dazu, dass oder die Koalition, die Linkskoalition, die da kommt, weit über das hinauszugehen, was sie eigentlich beabsichtigen würden gegenüber den Finanzmärkten. Das Problem ist, es gab viele Linke, die in vielen historischen Situationen versucht haben, das so zu reproduzieren. Ein zweites Mal geklappt hat es in der Form nicht. Das heißt, eine historische Situation lässt sich auch nicht einfach reproduzieren. Aber das war sozusagen die Erfahrung, für die die Chiffre 36 oder 1936 steht. Die zweite Chiffre ist natürlich 1968. Also ich überspringe jetzt ein paar historische Etappen, aber damit, wenn ich morgen früh um 8 noch hier sitze. Die zweite Chiffre ist natürlich 1968 mit einer anderen Konstellation, weil tatsächlich 68 eine Bewegung ist, die sich entschieden gegen die Apparate der Linkspartei durchsetzen musste, insbesondere gegen den der KP, weil die KP überrascht und überrollt wurde durch diese Bewegung. Also die Streikbewegung 68 in Frankreich war ja nicht allein eine Jugendbewegung und Studierendebewegung in Westdeutschland und Westberlin, wo es mal einen gemeinsamen Sternmarsch von APO, also Jugend- und Studierendebewegung und IG Metall gab, wo die IG Metall dann aber sehr schnell sehr kalte Füße bekam, als die Linksradikalen anfingen, von Generalstreik zu reden. In Frankreich gab es einen Generalstreik oder quasi Generalstreik, das waren 8 Millionen Lohnabhängige am Streik. Überwiegend getragen, also natürlich der Funke sprang tatsächlich über von der Jugend und von den Studierenden auf dann die junge Generation, die jungen Arbeiter und Arbeiterinnen. Da gab es eine kulturelle Nähe und da gab es eine gemeinsame Sensibilität sozusagen. Die Apparate sozusagen, sowohl der CGT, die damals die mit Abstand, astronomischem Abstand stärkste Gewerkschaft war, was sie heute so nicht mehr ist, und die KP wurden völlig überrollt und überrascht davon, auch wenn es Voranzeichen gab. Also es gab zum Beispiel harte Streiks 1967, es gab harte Auseinandersetzungen, es gab nicht nur die Studierendenbewegung, es gab verschiedene Bäche, die da zusammengeflossen sind zu einem reißenden Strom, die Studierendenbewegung, die Anti-Vietnam-Kriegsbewegung, Unruhe der Jugend, es gab harte Streiks 1967 in mehrere Zyklen, aber sozusagen die größten, damals von der Mitgliederzahl her mit Abstand größte Organisation der Arbeiterbewegung, KP, FKP oder KPF und CGT, wurden völlig überrascht vom Aufbruch und hatten nur einen Reflex: was wir nicht kontrollieren, ist schlecht. Weil der Apparat ist das Instrument der Veränderung in der Geschichte. Der Apparat wird ja irgendwann den Sozialismus errichten. Und was der Apparat nicht beherrscht, ist schlecht. Weil man kann es ja dann nicht in Bahnen lenken, wo man sicher ist, was für ein Ergebnis dabei herauskommt. Das funktionierte dann auch nicht unbedingt so, wie es gewollt wäre. Also es gab dann tatsächlich ein Verhandlungsergebnis am 27. Mai. Der Generalstreik brach aus. Ab dem 13. Mai, es gab eine massive Demonstration gegen die Repression, also es gab ab dem 1. Mai-Tag, ab dem 3. Mai gab es Repression gegen die Studierenden. Es gab dann Gegendemonstrationen, es gab eine große Demonstration, da waren in Paris 1 Million Leute unterwegs. Am 13. Mai und am 14. Mai fingen die ersten Fabrikbesetzungen an, ausgehend von Provinzstädten, also konkret ausgehend von Sud-Aviation, was ein Flugzeugbetrieb war in der Nähe von Nantes, und dann breitete sich das aus. Sozusagen Mitte Mai ging es los. Am 27. Mai fand die Verhandlungsrunde von Grenelle statt. Grenelle, am Boulevard de Grenelle ist der Sitz des Arbeitsministeriums. Da ging die CGT rein und forderte, ja, wir hätten gern 30% Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns. Man muss dazu sagen, der war damals sehr, sehr stark abgekoppelt von der allgemeinen Lohnentwicklung und war seit Jahren nicht erhöht worden. Und die Arbeit, als die CGT darüber hörte, die Arbeitgeber selber schlagen als Eingangsvorschlag 35% vor, haben die CGT-Leute einfach die Klappe gehalten. Die 35% genommen. Die Sache war aber die, als der damalige CGT-Chef, der damalige Generalsekretär der CGT, Georges Segui, nach Boulogne-Billancourt kam, wo damals die große Arbeiterkonzentration war bei Renault, also wo die Automobilproduktion stattfand, das ist heute im Museum, da wurde er ausgepfiffen, als er sozusagen seine Rede ansetzte mit: wir haben einen Kompromiss gefunden, wir haben das und das ausgehandelt, 44.000 Leute anzupfeifen. oder 30.000 Leute. Und dann hat er innerhalb der Rede das umgedreht und dann gesagt, ja Moment, ihr habt mir nicht zugehört, ich wollte aber fortfahren und sagen, wir streiken aber trotzdem weiter. Und dann kam der Applaus. Das heißt, es ging dann nochmal 14 Tage, 3 Wochen. Materiell wurde nicht sehr viel mehr rausgeholt in den 2, 3 Wochen. Weil tatsächlich sozusagen, was dann umgesetzt wurde, war das, was in Grenell beschlossen wurde. Die 35-Anhebung des Mindestlohns und neue Rechte für die Gewerkschaften in Betrieben. Also bisher waren Gewerkschaften zwar anerkannt, die durften aber nicht in die Betriebe rein und nicht Leute in den Betrieben organisieren. Da gab es dann ein Gesetz, das Gesetz vom 27. Dezember, was dann das Gesetz vom 27. Dezember 68 wurde. Es gab Lohnerhöhungen, also nicht nur vom Mindestlohn, es gab auch sonst relativ drastische Lohnerhöhungen. Aber was natürlich wichtiger war, waren die Langzeitfolgen, weil natürlich auf der 68er bewegen wie überall in Europa oder in Westeuropa eine Unmenge von gesellschaftlichen Bewegungen entstanden ist, von der anti-autoritären Erziehung über die neue Frauenbewegung, die neue feministische Bewegung, über die Gruppen der neuen Linken, Maoisten, Trotzkisten, Anarchisten, da hat sich natürlich viel draus entwickelt, gerade daraus, dass halt bewiesen wurde, dass sozusagen die Bewegung über die klassischen Apparate drüber geschwappt war. Dazu noch 2 Anmerkungen. Das eine ist, wesentlich stärker als in Westdeutschland gab es aber Sachen, die dem vorausgingen und die erklären diese Koalition von Kräften, die, weil es eben nicht die KP war, diese Bewegung trugen. Die Koalition von Kräften, die das trugen, also kritische Kommunisten, Kommunistinnen, Trotzkisten, Teil der Maoisten, vor allem der anti-autoritäre Teil, es gab stärker autoritäre, also Mao-Stalinisten, es gab aber auch manche eher anti-autoritär auftretende Maoisten, die hatten sich früher zusammengefunden, nämlich schon 10 Jahre früher in der gemeinsamen Kampf gegen den Algerienkrieg, gegen den französischen Kolonialkrieg in Algerien und gegen die Folter. Das heißt, das Bündnis stand im Kontext um den Kampf gegen den französischen Kolonialismus. Das heißt, das Kräftebündnis stand. Und was dann, also diese Kräfte wurden sozusagen massenwirksam mit Mai 68. Und was dann im Nachhinein zu sagen ist, zwar hat an materiellen Zugeständnissen die Bewegung nach dem Abkommen zwischen CGT und Patronat, also Arbeitgeberlager, nicht mehr sehr viel mehr rausgeholt als in einzelnen Betrieben, ja, weil in einzelnen Betrieben nochmal Druck entwickelt wurde. Dennoch war die 68 Bewegung, also die war dann von dem, was unmittelbar angestrebt wurde, die Umwälzung, war sie trotzdem insofern ein Scheitern, weil ein Teil der Kräfte, die wollten ja eine weitergehende Umwälzung und eine Revolution. Nur war niemand darauf vorbereitet, weil die Bewegung tatsächlich unerwartet ausbrach. Aber nachdem die Bewegung dann an ihre Grenzen stieß im Juni 68, weil es halt auch keine sozusagen Kräfte gab, die ihr politisch hätten eine Richtung geben können, weil es dann zerfranste und auseinanderlief oder langsam implodierte, weil die Leute, nachdem sie 4 Wochen keinen Lohn hatten und weil seit 4 Wochen der Müll sich in den Straßen stapelte, weil alle Läden zu waren, weil es nichts mehr zu essen kaufen gab, weil es dann halt langsam in sich zusammenbrach, wurde dann das Ende doch als Niederlage erlebt. Und das Ergebnis war ja auch, dass die Parlamentswahl nach der Auflösung des Parlaments im Juni 68 eine überwältigende rechte Mehrheit, also konservative Mehrheit ergab, weil es dann halt den Gegenschlag des Pendels auch gab, weil es sich sozusagen keine politische Alternative rauskristallisierte aus der Bewegung. Ein Teil der Bewegung hat dann Zuflucht gesucht zu denen, die sozusagen dann halt dafür sorgen, dass es wieder was zu kaufen gibt. Dennoch war, obwohl sozusagen das über die unmittelbar materiell zugeschätzte hinausschießende emanzipative Element betrifft, obwohl es zunächst keinen Erfolg gab, also es gab keine Revolution. Es hat keine Revolution stattgefunden, es hat keine Umwälzung stattgefunden. Davor hat de Gaulle regiert und danach hat de Gaulle mit der 2/3-Mehrheit im Parlament regiert. Aber dennoch war es, glaube ich, die Bewegung, die mittelfristig die größten Ergebnisse aller sozialen Bewegungen nach sich gezogen hat. Weil natürlich, was 68 ausgelöst oder mit ausgelöst hat, natürlich die Entwicklung der Kulturindustrie und so weiter, haben da auch eine Rolle gespielt, war zumindest auf gesellschaftliche Ebene die stärkste Liberalisierungsphase, also die Freigabe der Ehescheidung, die Freigabe, also die Absenkung des Volljährigkeitsalters von 21 auf 14, die Freigabe der Ehescheidung, die vor 1975 in Frankreich extrem kompliziert und extrem restriktiv war, die Freigabe der Abtreibung, das Gesetz von Januar 75. Also es gab sozusagen eine Folge von Reformgesetzen, die damit echte Reformgesetzen waren, nicht in dem Sinne, wie heute Reform ist, wenn man heute Reform hört, dann weiß man schon, sie wollen uns was klauen. Und es gibt wieder irgendwie wirtschaftsliberale Gegenreform, wo sie uns noch ärmer machen wollen, weil der Begriff ist ja sozusagen gehijackt worden durch den Neoliberalismus. Was man damals unter Reform verstanden hat, also im sozialen Fortschritt. Es gab sozusagen die Fülle von Reformgesetzen von ab 1968 bis 1975. Ehescheidung, also Entkriminalisierung von Homosexualität, Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, das große Antirassismusstrafgesetz von 1972. Es gab sozusagen eine Fülle von Reformen, die diese Bewegung sozusagen, obwohl oder vielleicht weil sie gegen Macht geblieben ist, aber es keine Umwälzung auf der Ebene der Machtstrukturen gab, nach sich zog. Diese Fortschritte wurden natürlich zum Teil kassiert, zumindest auf sozialer Ebene, weil der Kapitalismus sich selber verändert hat. Er hat es geschafft, sozusagen diese Elemente individueller Emanzipation, sozusagen, dass man nicht mehr nur Bourgeois sein kann, wenn man jeden Sonntag in die Kirche rennt und sich nicht scheiden lässt, sondern auch Bourgeois sein kann, wenn man die Vorzüge des Lebens genießt und sich scheiden lassen kann, ein etwas aufregenderes Sexualleben haben kann. Also diese Elemente hat der Kapitalismus integriert, die hat er ja nicht abgeschafft. Aber auf sozialer Ebene wurde mit dem Anstieg der Massenarbeitslosigkeit ab Mitte der 70er natürlich alles kassiert. Jetzt noch kurz, weil ich auch die Zeit verrückt sehe, andere soziale Bewegungen. Ich glaube, in anderen sozialen Bewegungen hatten wir ein Mischverhältnis, was die sozusagen das Verhältnis zwischen gewerkschaftlichen Apparaten, organisierten linken Strukturen, also im weiteren Sinne, Parteistrukturen, Oppositionsstrukturen und soziale Bewegungen als Gegenmacht betrifft. Dazu ein paar Einschnitte. 86, also nach 68 haben wir eine größere Bewegung, 74. Das ist ein bisschen wie die Volksfrontgeschichte 36, nur umgekehrt. Also die etablierte Linke, Sozialdemokratie und KP, gewinnen die Wahl nicht, sondern verlieren die Präsidentschaftswahl mit François Mitterrand als Kandidat. Aber die Leute machen sozusagen den dritten Wahlgang auf der Straße und streiken dann gegen die neue bürgerliche Regierung. Und das ist die größte Streikwelle seit 68. Lassen wir das beiseite. 86. Die nächste große Welle, Studierendenbewegung und dann drei Wochen später der Eisenbahnerstreik im Dezember, also Studierendenbewegung November, Eisenbahnerstreik im Dezember, ohne dass die beiden zusammenfließen, das ist auch ein Problem. Das war insofern neu, als damals die KP und mit ihr die CGT in eine Phase eingetreten war, wo sich historisch auf das Überwintern setzte. Das heißt, mit dem real existierenden Sozialismus ging es schon bergab. Gorbatschow war der UdSSR an der Macht und fing an, das System zu reformieren, aber je weiter es fortschritt, desto deutlicher wurde, dass er eigentlich einen Niedergang und eine Implosion des Systems verwaltete. Die französische KP setzte zurzeit eher auch auf die strukturkonservativen Kräfte in der UdSSR, war also gar nicht von ihrem Apparat, der gar nicht so reformbegeistert, was die Sowjetunion betraf. Die KP sagte also Mitte der 80er Jahre, für uns ist erstmal in dieser historischen Phase nicht viel zu gewinnen. Es hat also gar keinen Sinn, soziale Kämpfe zu führen, weil Verbesserungen jetzt in der Phase, wo es mit der Partei bergab geht und wir auch mit unseren historischen Modellen nicht mehr so genau wissen, wo es so hingeht, das sorgt nur für Illusionen in der Kapitalismus. Es ist besser. Es ist besser, wenn alles immer schlechter wird und wenn die Leute dann irgendwann die Partei wieder stärken. Das war die Überwinterungspolitik. Dazu spielte auch eine Rolle, die KP war in der Regierung gewesen, von 1981 bis 1984, war einer, nicht der einzige, aber einer ihrer größten historischen Fehler, meines Erachtens, aber ich glaube, ich bin nicht allein. Sie hat sich sozusagen zum Dummen machen lassen unter Mitterrand von der Sozialdemokratie. Die Sozialdemokratie hätte die KP gar nicht gebraucht als Koalitionspartner, sie hätte 58% der Parlamentssitze, aber die KP eingebunden, um die Basis zurückzustellen, wäre nicht erreicht. Es gab zwar tatsächlich auch da eine Reformphase, die ein Jahr lang ging, also wo es ein paar Reformen gab, Abschaffung der Todesstrafe, Absenkung des Rentenalters auf 60, was jetzt wieder kassiert worden ist. Das dauerte ein Jahr und dann war der Diskurs, aber we are sorry folks, aber wir haben die Probleme unterschätzt und Frankreich ist allein, also die USA werden rechts regiert unter Ronald Reagan, Großbritannien wird konservativ regiert unter Margaret Thatcher, Westdeutschland wird konservativ regiert unter Helmut Kohl und wir können es leider nicht reißen, wir müssen sparen und Kapitalflucht verhindern und das war's. Das war's mit dem Reform. Die KP ging also im Juni 84 aus der Regierung in völlig zerfledderten Zustand, weil sie wirklich nichts erreicht hatte, aber auch gar nichts und natürlich mit der Wut und Enttäuschung und Frustration ihrer Basis konfrontiert wurde. Das war natürlich auch, was sie vermeiden wollte. Und deswegen ihre Reaktion war aber einigen, gar nichts erreichen wollen, sondern erstmal abwarten, dass wieder eine historische Phase kommt, wo es wieder mit der Partei aufwärts geht. In der Phase findet sozusagen die nächste Welle sozialer Kämpfe statt. Und sie steht dagegen, aus dem Grund. diese Streiks werden angeführt durch Strukturen. Und das ist in der Form neu, dass es sozusagen die Führung von Streiks so übernommen wird, von Strukturen, die außerhalb der Gewerkschaften entstehen, nämlich sogenannten Koordinationen. Das sind also Ausschüsse, die gewählt werden in den Betrieben von den Unabhängigen, die aus Leuten bestehen, die nicht unbedingt in den Gewerkschaften sind. Die können zwar, das ist nicht was Wahl, da sitzen unter Umständen Leute drin, die sind in der Gewerkschaft. Das sind aber keine Gewerkschaften, sondern außergewerkschaftliche Strukturen. Das ist also 86. Gut, die Studierendenbewegung erreicht was, nämlich die Selektion am Eingang der Universität, also die Tatsache, dass ein Abitur nicht mehr genügen soll zum Studieren, fällt bis heute, das ist bis heute im Tabu. Beim Eisenbahnerstreik weiß ich gar nicht mehr richtig, was rausgekommen ist damals, bei dem von 86. Zwei Jahre später nochmal ungefähr dasselbe, das heißt, es gibt Streiks bei der Post und bei den Krankenschwestern, die von so Koordination angeführt werden, mit dem Ergebnis, dass diesmal nicht die CGT, sondern die CFDT, die sozialistische Richtungsgewerkschaft, die ihrerseits stramm nach rechts wandert damals, weil ihre Reaktion auf die enttäuschenden Ergebnisse der Linksregierung ist, die politische Utopie war ein Fehler, wir müssen uns auf solide neoliberale Handwerkspolitik im Betrieb konzentrieren. Die CGT schmeißt die Leute raus und löst große Ausschusswellen von Leuten, die Streikführer und Führerinnen waren, auf. Daraus entstand im Übrigen eine neue linksalternative Gewerkschaft, eine Basisgewerkschaft, weil sie ohne sozusagen hauptamtlichen Apparat auskommen will, die ihr wahrscheinlich kennt, die CÜT. Die sind inzwischen in einem Dachverband zusammengeschlossen, oder einem lockeren Dachverband, der heißt Union Syndicale Solidaire. Die entstand daraus, aus dieser Ausschlusswelle. Dann kommt die Phase, wo lang gar nichts mehr passiert. Mitterrand wird wiedergewählt, es gibt wieder eine Linksregierung, die es schafft, zu kanalisieren und die institutionellen Gewerkschaften ein bisschen zu stärken. Es kommt der Mauerfall, es kommt der Zusammenbruch des sowjetischen Blocks, es kommt eine Phase, wo, wenn man für linke Inhalte wirbt oder auch für soziale Alternativen nur zu hören bekommt, was wollt ihr denn noch, der Kommunismus ist doch tot. Das ist die Phase, wo die große Alternative, die sich abzuzeichnen scheint, in den Augen von wachsenden Teilen der Bevölkerung extreme Rechte heißt, nochmal kurz an das anschließen, was wir vorher gesagt haben. Dann kommt eine lange Phase der Wüste und der Durststrecke. Die dauert bis 1995 und dann rappelt es plötzlich ganz massiv. Ich glaube, was dazu beigetragen hat, ist, dass die Leute sich verarscht fühlten, weil die Sozialdemokratie ist 1995 absolut zerfledderten Zustand. Sie bezahlt halt sozusagen ihre Bilanz, die auch eine absolut jämmerliche Bilanz ist, an der Regierung. Die Konservativen sind gespalten, weil sie nicht einen, sondern zwei Kandidaten haben für die Präsidentschaftswahl. Also die Wahl vom 23. April und 7. Mai 1995. Sie hat zwei Kandidaten, Jacques Chirac und Edouard Balladur. Balladur ist Premierminister und sozusagen als institutioneller wirtschaftsliberaler Politiker erstmal fester im Sattel. Das heißt, was Chirac notgedrungen macht, um an seine Konkurrenten vorbeizukommen und sich ein Plätzchen zu behaupten, ist, er macht einen Wahlkampf mit sehr stark betontem sozialen Inhalt. Das ist der Wahlkampf gegen La Fracture Sociale, also die soziale Spaltung, die die französische Gesellschaft durchzieht, die man kippen muss. Gegen den sozialen Riss durch die Gesellschaft. Das heißt, man macht einen Wahlkampf mit, zumindest verbal, scheinbar linken Inhalten. Also gut, schon auch mit zum Teil rassistischen Inhalten am Rande, aber sozusagen, was tatsächlich in den Augen der Wählerschaft am meisten eine Rolle spielt, der macht einen betont sozialen Wahlkampf. Es kommt die Sommerpause, er wird also gewählt am 7. Mai und nach der Sommerpause stellt sich ins Fernsehen am 26. September und sagt ungefähr, also er hat es natürlich nicht in diesen Worten gesagt, aber so ungefähr war alles Scherz. Leute, wir haben einen Kassensturz gemacht, wir haben uns die EU-Verträge angeguckt. Man kann leider nichts machen, wir müssen aber leider wirtschaftsliberale Politik und Austeritätspolitik machen, das geht nicht anders. Wir haben uns getäuscht vor der Wahl, tut mir leid für euch. Das kommt nicht sehr gut an. Zumal Chirac immer das Problem hatte, dass er anders als Sarkozy nie auftrat und gesagt hat, ich sage euch die Wahrheit, ich schenke euch rein Wein ein, und der Sarkozy hat es geklappt, er wurde damit respektiert, er sagt, ich mache eine harte Politik, Blut, Schweiß und Tränen, ja gut, ohne Blut, aber Schweiß und Tränen, aber es kommt was dabei raus und die Wirtschaft wird wieder brummen, ich schenke euch Wein rein ein, ich will dafür respektiert werden, dass ich der bin, der euch nicht anlügt. 2007 hat es funktioniert, das wird nicht nochmal funktionieren. Chirac war immer feige. Chirac klaffte immer eine riesige Kluft zwischen dem, was er sagte und dem, was er tat. Das war, glaube ich, was sozusagen die Bresche öffnete. Das und sozusagen das, was lange aufgestaut war, weil es lange keine Sozialkämpfe mehr gab, fast ein Jahrzehnt lang, sorgt dafür, dass es sozusagen eine größere Welle gibt, beginnend, das war aber nur der Anfang, mit dem großen Streik in allen öffentlichen Diensten, November, also ab 15. November ist der Streik, am 15. November ist der Streikaufruf, der Streik beginnt aber am 24. November, also der damalige Premierminister Alain Juppé, der jetzt wieder Außenminister ist, verkündet den großen Sparplan, die Sozialversicherung kaputt sparen. Da steckt eine Menge drin, also sozusagen Dämpfung der Gesundheitskosten, aber auch Kaputtsparen der Bahn, 11.000 Streckenkilometer sollten als unrentabel stillgelegt werden, das ist also nicht durchgesetzt worden. Dies und das, das heißt, es kommt zu einem massiven Streik, zunächst in allen öffentlichen Diensten, damit wirklich konsequent, das heißt 4 Wochen lang fährt kein Bus, keine U-Bahn, keine Metro, kein Zug, also außer ein paar internationalen Verbindungen, es wird kein Brief ausgetragen. Und der Streik ist populär. Ist eigentlich erstaunlich unter diesen Bedingungen, aber sozusagen zwischen 65% und 70% von Anfang bis Ende sagen in Umfragen, wir finden es gut. Das öffnet, ein bisschen wie die 68er Bewegung, ein Fenster, wo ganz viele soziale Bewegungen sozusagen sich ein Vorbild nehmen und dann in dieses Zeitfenster reindrängen. Das heißt, die nächsten 1,5 Jahre sind ein Zeitraum, das muss ich jetzt leider aus Zeitgründen gerafft darstellen, wo sich sozusagen die sozialen Bewegungen zusammenballen und sich gegenseitig verstärken. Das heißt, das ist ein Zeitraum, wo, also nach der Streikbewegung in öffentlichen Diensten, die auch weitgehend die Schandtaten, die geplant waren, verhindert, also nicht alle, die Dämpfung der Gesundheitskosten kam durch, aber alles andere wird verhindert, wo danach eine Reihe von sozialen Bewegungen entstehen. Die Sopapierbewegung, die Bewegung der illegalisierten Einwanderer, entsteht in dieser Zeit, ab März 1996, damals mit massiver Unterstützung aus der Linken, aus den Gewerkschaften, wobei die Gewerkschaften ihre Position ändern. Vor 1992 lautet die Position der CGT, nein, die Grenzen müssen geschlossen sein, um die nationale Arbeitskraft vor Lohndumping zu schützen. 1996 Solidarität mit den Sopapier, bei den anderen Gewerkschaften ähnlich. Das ist die Phase, wo die zum Beispiel die Bewegung der, das was 2003 nochmal eine wichtige Rolle spielt, die der, es gibt so prekäre Kulturschaffende im Kultursektor, die intermittente Spektakel, wo diese Bewegung entsteht, das ist eine Phase, wo ganz viele soziale Bewegungen entstehen, sich gegenseitig verstärken, wo es also auch sozusagen mit so einfach ein Modell als funktionierende Solidarität gibt, was von vielen Sektoren einfach übernommen wird und wo eigentlich die Regierung nicht mehr den Mund aufmachen kann und keinen Entwurf aus der Schublade ziehen kann, ohne dass innerhalb von einer Woche der Aufschrei da wäre. Das heißt, das ist eine Phase, wo wir am Schluss eine Regierung haben, die völlig defensiv mit dem Rücken an der Wand steht und sich kaum noch was vorzuschlagen traut. Sie versuchen das nochmal mit dem Ablenkungsmanöver zum Rassismus. Sie machen ein neues, verschärftes Einwanderungsgesetz, die Loi Debré, nach dem damaligen Innenminister Jean-Louis Debré. Auch dagegen gibt es eine Petition, eine Welle von 100.000 Leuten, die Petitionen dagegen unterschreiben, bis in, was weiß ich, in Pyrenäen dort, im Café sammeln sie Unterschriften und veröffentlichen sie in der Zeitung. Und 150.000 Leute demonstrieren allein in Paris dagegen. Das heißt, auch dagegen gibt es massiven Widerstand. Die antifaschistische Bewegung zum Beispiel ist damals so stark wie nie davor und nie danach. 1997 mit der Demo von 60.000 bis 100.000 Leuten gegen den Front Nationalkongress in Straßburg am Osterwochenende 1997. Das ist eine Phase, wo die Regierung sich kaum noch was traut. Deswegen löst sie auch das Parlament auf und versucht durch Neuwahlen nochmal die Flucht nach vorne anzutreten, aber sie fällt dabei auf die Schnauze und es kommt, wie es kommen muss, es kommt halt wieder eine sogenannte Linksregierung, diesmal eine Koalition aus Sozialdemokratie, KP, Grünen, Linksnationalisten und Linksliberalen, die, sagen wir mal, ein bisschen Ballast ablässt, also die im Wesentlichen die wirtschaftsliberale Politik weiter betreibt, die aber gleichzeitig in 4 Jahren stärker privatisiert, also öffentliche Unternehmen privatisiert, als die konservativ vorgehende Regierung in 4 Jahren davor, wie zum Beispiel die französische Telekom privatisiert, entgegen anderslautender Wahlversprechen. Das ist eine Phase, wo zwar auch soziale Bewegungen stattfinden, aber wo sie trotzdem voneinander wieder sektorenmäßig isoliert sind, deswegen, weil einfach sozusagen die Gewerkschaften dafür sorgen, dass es nicht sozusagen zu einer Zusammenballung, zu so einem Hochkochen kommt, weil die Gewerkschaften wieder stärker einbezogen sind. Die Gewerkschaften hatten es also geschafft, 1995 durchaus wieder an der Basis positiv wahrgenommen zu werden. Also die CGT zum Beispiel ging sehr stark gestärkt aus diesen Auseinandersetzungen 1995 zusammen. Und danach geht es nur noch bergab, weil danach kommen, also die Sozialdemokratie verliert die Wahl 2002, weil die Politik hat doch ganz anders aussehen, als ihre Wählerschaft sich das erhofft hätte, in sozialer Hinsicht. Und danach kommt eigentlich eine Regierung, die rechter ausfällt als die vorherige, und es geht immer weiter nach rechts bis im Moment. Es gibt in den 2000er Jahren jetzt mal ganz im Zeitraffer nochmal ein paar größere Bewegungen. 2003 gegen die geplante Rentenreform. Damals im Zeitraffer Anhebung vor allem der Zahl der Beitragsjahre. Vorher waren 37,5 Beitragsjahre gefordert, um sozusagen in den Genuss der vollen Rente zu kommen, die man in Anspruch nehmen konnte ab 60. In den 90er Jahren war klammheimlich, sozusagen durch die Reform, die ohne viel Aufhebens im Hochsommer 1993 beschlossen wurde, diese Regel aufgehebelt worden in der Privatwirtschaft. Die blieb aber im öffentlichen Dienst noch. In der Privatwirtschaft war es bereits 40 Jahre. Die Regierung sagt jetzt, wir heben es für alle auf 40 Jahre an, aber auch das wird nur ein Durchlauferhitzer sein, und danach, perspektivisch bis 2020, wird es auf 42 Jahre für alle hochgehen. Es gibt eine massive Bewegung dagegen, die dieses Mal vor allem von den öffentlichen Diensten getragen wird, weil die stärker betroffen sind und weil sie noch mehr zu verlieren haben, wo aber die Regierung ganz massiv auf die Spaltung setzt, indem sie den Leuten in der Privatwirtschaft sagt, Moment, die faulen Beamten oder faulen Staatsbedienstete, die sind aber privilegiert. Die haben es besser als ihr, warum solltet ihr sozusagen für die, für deren Sonderinteressen mitstreiken? Die Regierung setzt ganz stark darauf und setzt stark auf Aufsitzen, das heißt, selbst wenn 2 Millionen Leute demonstrieren, wir ziehen es trotzdem durch. Was unter Chirac so nicht funktionierte, der hat da doch irgendwann Schiss bekommen und nachgegeben. Das heißt, 2003 endet mit einer massiven Niederlage. Mit einer absolut massiven Niederlage, auch deswegen, weil das wurde ihnen aber kaum als Verrat vorgeworfen, das heißt doch intern ja. Also sagen wir mal, die großen Gewerkschaftsapparate schließen deutlich gegen die Bewegung. Anders als 1995, wo sich die Bewegung begleitet und mitschwamm. Die CFDT unterstützte die Regierungsreform, was neu war. Also gut, 1995 hat sie auch schon einen Teil des Reformpakets unterstützt. 2003 ist sie bei der ersten Demonstration dabei am 13. Mai, das vergeht 48 Stunden. Am 15. Mai wird der Chef der CFDT bei Premierminister vorgeladen und sagt nach 75 Minuten, ja, alles klar, die Reform finden wir gut. Das heißt, ein Teil der Gewerkschaften, der rechtere Teil, in dem Fall der Sozialdemokratische Teil, sagt ganz klar nein gegen die Bewegung, und die CGT laviert, macht aber de facto nichts, sondern erdrosselt die Sektoren innerhalb der CGT, also vor allem in den Transportbetrieben, die gerne einen radikaleren Streik führen wollen. Diese Niederlage wirkt nach, also danach gedeiht erstmal gar nichts mehr. Bei den Lehrern und Lehrerinnen sogar bis heute nicht, weil die Lehrer waren die Speerspitze damals 2003. Bei den Lehrern gab es noch spezielle Konflikte im Bildungssektor, die ich jetzt nicht im Detail anspreche, aus Zeitgründen. Das heißt, die Lehrerinnenschaft war zum Teil schon seit Ende März, also die Rentenreform wurde am 22. April verkündet, oder am 24. April 2003. Es gab aber schon Lehrerstreiks seit Ende März. Erst regional, dann überregional, weil es Sparpolitik im Bildungswesen gab und Auseinandersetzungen darum. Das heißt, ein Teil der Lehrerinnenschaft war 3 Monate lang im Streik. Also es gibt immer eine Berufsgruppe, die sozusagen die Speerspitze ist, die als Lokomotive die anderen zieht. 1995 waren es die Eisenbahner. 2003 waren es die Lehrer und Lehrerinnen. Nur die haben dermals auf die Schnauze bekommen. Die haben 2 Monate Lohn abgezogen bekommen. Also in Frankreich, es gibt dieses Streikrecht, das von den Gewerkschaften unabhängig ist. Es gibt halt aber auch keine Streikkasse, sondern wenn du streikst, dann zahlst du den Streik. Das heißt, du kriegst keinen Lohn. Früher, als das Kräftefeld noch ein bisschen besser war, wurde dann verhandelt und gesagt, okay, jetzt zieht uns das über ein Jahr hinweg sukzessive Stück für Stück vom Lohn ab. 2003 stellt sich die Regel auf den Standpunkt nichts da, die 2 Monate werden gleich sofort abgezogen, jetzt gibt es erstmal kein Geld bis in 3 Monate. Das heißt, die sind da furchtbar auf die Schnauze gefallen. Das heißt, bei den Lehrern und Lehrerinnen gibt es, man wird jetzt sehen müssen, demonstrieren am, wann ist der 27. am Mittwoch, am 27. jedenfalls wieder. Da gibt es auch ganz massive Konflikte, weil 10.000 Stellen abgebaut werden, gerade im Bildungswesen. Man wird sehen, ob sich da jetzt was entwickelt. Jedenfalls 10 Jahre oder 8 Jahre lang hat sich da erstmal in dem Sektor ganz wenig entwickelt, weil die so furchtbar auf die Schnauze bekommen haben. Aber es blieb danach, obwohl die Regierungspolitik immer schlimmer wurde, erstmal für ein paar Jahre still. Es gibt aber die eine große Ausnahme, das war 2006, die Bewegung gegen das Schrauben am Kündigungsschutz. Einfach deswegen, weil der zugkräftige Sektor diesmal die Jugend war. Also es war die Bewegung, die die durchsetzungsstärkste war, aber weil das Zugpferd war diesmal die Jugend und die Studierendenschaft und die Schülerschaft. Der Masterplan der Regierung war ja, verkauft übrigens als Antwort auf die Bordeaux-Revolten, weil man als Antwort auf die Bordeaux-Revolten Diskriminierungsbekämpfung machen muss. Und Diskriminierungsbekämpfung macht man, indem man Jobs schafft. Und Jobs bis zum Abhilfen schafft man, indem man den Kündigungsschutz abschafft. Das war sozusagen die Begründung. Also jedenfalls, es gab ja den Plan, für die unter 26-Jährigen den Kündigungsschutz auszusetzen für 2 Jahre, was de facto heißt, dass man sozusagen entweder spurt oder jederzeit rausfliegen kann, weil der Arbeitgeber keine Gründe angeben muss während 2 Jahren, das heißt begründungslos kündigen kann. Die Bewegung kam zwar erst zögerlich in Gang, es gab eine Demo am 7. Februar, dann erstmal nicht viel, dann gab es wieder eine am 7. März, aber zwischendurch begann die Welle der Universitätsbesetzung ab Ende Februar. Und weil sozusagen der Schrittmacher die Jugendbewegung war, hat die Gewerkschaften überrollen können. Und es gab, glaube ich, auch ein psychologisches Element. Zumindest ein Freund von mir, der Arbeitspsychologe ist, behauptet das immer. Und der sagt, also ein wichtiges Element war, dass sozusagen die Leute zwar einerseits Hemmungen haben, sozusagen einen offenen Konflikt zu treten am Arbeitsplatz, weil die Furcht da ist, in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit den Arbeitsplatz zu verlieren, weil man sich auch nicht unbedingt in Zeiten, wo der Druck so stark ist, wenn der Druck so stark verinnerlicht wird, weil man sich nicht unbedingt eingestehen will, es ist scheiße bei diesem Job und es ist scheiße, wenn ich jeden Tag dahin gehe, weil man ja irgendwie sich arrangieren und damit leben muss. Also wenn man sich jeden Morgen sagt, oh, steht, das ist scheiße, kann man auf die Dauer, hält man es nicht aus. Sondern die Leute verdrängen das. Es gibt halt Verdrängungsmechanismen. Die wurden aufgehebelt, weil die Leute sich sagten, in dem Fall, okay, wir streiken, aber wir tun es ja nicht für uns, sondern wir tun es für unsere Kinder und für die Generation danach. Weil das war ein ganz wichtiges Element, ganz wichtige Treibkraft sozusagen. Die nach uns kommen, sollen es nicht noch schlechter haben als wir. Und da sind tatsächlich dann auch ganz breite Sektoren aus der Privatwirtschaft, aus den öffentlichen Diensten zu den Demonstrationen gekommen. Der Schrittmacher war aber die Jugendbewegung. Das heißt, das war eine der erfolgreichsten Bewegungen. Was ein bisschen die schwere, wirklich schwere Niederlage von 2003 wirklich ein bisschen rausgebügelt hat. Ja, und jetzt sind wir in der letzten Phase. Jetzt erfasst, also von der Subprime-Krise 2007, also von den USA herüberschwappend ausgehend, erfasst die Wirtschafts- und Finanzkrise Frankreich ab 2008. Und was passiert? Am Anfang passiert, dass die Gewerkschaften, getrieben durch eine Basis, die beunruhigt ist, die sich sagt, was ist mit den Arbeitsplätzen, was ist mit den Löhnen, die da eingefordert werden, was ist mit der Kurzarbeit, die Gewerkschaften sozusagen am Anfang mobilisieren, weil halt auch Druck von der Basis her da ist, um zu sagen, die Lohnabhängigen dürfen die Krise nicht bezahlen, was ja richtig ist erstmal als Aussage. Es gibt also eine größere Demo am 29. Januar 2009, Anfang 2009. Und was passiert dann? Ja, man beschließt, wir machen wieder eine Demo, aber bitte nicht zu schnell. 6 Wochen wäre nicht schlecht, am 19. März. Ich glaube, viele Gewerkschaftsapparate sagten sich schon, ja, das wird sich da totlaufen. Pech, am 19. März sind wieder, also beide Male sind wieder 1,5–2 Millionen Leute unterwegs. Dann sagt man sich, okay, wir könnten nochmal eine Demo machen. Vielleicht machen wir mal eine am 1. Mai, das ist ja noch nie da gewesen, dass man am 1. Mai demonstriert. Das heißt, wir machen das sozusagen im Rahmen der gewerkschaftlichen Routinedemonstration. Das finden die Leute schon relativ sozusagen unspektakulär oder wenig oder undynamisch. Das sind dann halt nicht mehr 2 Millionen, sondern es sind noch 800.000. Dann macht man nochmal eine Demo am 13. Juni, dann sind es noch ein paar hundert. Und dann läuft sich das tot. Das heißt, nee, wir haben noch 2 gemacht. Eine am 27. Mai, da waren es noch 15.000 in ganz Frankreich, und eine am 13. Juni, da waren es noch 800. Das heißt, die Bewegung wurde sich totgelaufen. Ich glaube, dass die Gründe dafür waren, einerseits, dass es tatsächlich das, was ich am Anfang gesagt habe, dass es diese Neuaufteilung sozusagen des gewerkschaftlichen Marktes gab, dass halt die CGT, die bisher eher eine Außenseiterposition, also nicht eine Außenseiterposition, es war die mitgliederstärkste Gewerkschaft, aber die vom Institutionellen her eine Außenseiterposition hat, die von der der Staat und das Kapital immer versuchen, sie zu umgehen, dass die sozusagen jetzt eingebunden wird, einbezogen wird institutionell, sorgt dafür, dass es an ihrer Spitze durchaus auch das Anliegen gibt, man könnte mal langsam machen und gucken, wie sich alles neu zusammensetzt. Das zweite ist, dass, glaube ich, die Gewerkschaftsapparate einfach auch keine Antwort auf die Krise wissen, weil sie natürlich auch so stark systemimmanent denken, dass sie natürlich sagen, okay, aber sparen muss man doch, die Staatsverschuldung ist ja gewachsen durch die Bankenrettung und was haben wir denn für Antworten? Das heißt, weil es gar nicht mehr sozusagen diesen Ansatz gibt, zumindest von den Apparaten, ja, über das System hinaus zu denken. Das war die Situation seit Anfang 2009, das heißt, die Mobilisierung, die am Anfang durchaus real war, wird erstmal vergeigt. Man hat die Leute so lange spazieren geführt, bis es sich auseinanderließ. Und dann kam die Ankündigung der nächsten Stufe der Rentenreform, also schon wieder eine. Die erste Stufe war 2003 und da packen wir die nächste Stufe drauf. Also jetzt, gut, es war 2003 angekündigt, 2010 ziehen wir Bilanz und wenn sozusagen die demografische Situation nicht besser wird, dann gehen wir auf 42 Beitragsjahre hoch bis 2020. Die Regierung hat sich jetzt nicht ganz getraut, die 42 anzukündigen, sondern sie hat gesagt 41,5 Beitragsjahre bis 2018 und dann sieht man weiter 2018. Jedenfalls, es war eine krasse Reform, zumal auch am Mindestalter gedreht wird. Also es gibt drei Stellschrauben in Frankreich. Das Mindestalter ist 60, das Höchstalter, also wo man spätestens gehen kann, ist 65 und dazwischen kann man gehen, wann immer man lustig ist, aber entweder, wenn man eine volle Rente will, wenn man halt diese Beitragsjahre besammelt hat, das wird natürlich auch immer schwieriger, je höher die Zahl der Beitragsjahre wird, vor allem für die jüngere Generation, die lange Schul- und Hochschul- und Studien- und Ausbildungszeiten hat, oder mit Abschlägen, man verliert halt Geld, wenn man trotzdem früher geht. Die 60 ist ja auch gestrichen worden, sondern das Mindestalter ist 62, aber auch da nur sinnvoll oder nur mit einer vollen Rente, wenn man die künftig 41,5 Beitragsjahre besammelt hat. Wie gesagt, das werden auch immer weniger Leute. Und das Höchstalter wird auch von 65 auf 67 angehoben. Das waren sozusagen die drei Stellschrauben, an denen alle gedreht wurden. Da steckt schon eine ziemlich massive Power dahinter, weil ich glaube, das ist auch nochmal eine sozusagen diese Schlupflöcher, wo man sich mit sozialen Wegen dran zusammenballen kann, sozusagen. Was täglich das Leiden bei der Arbeit und so ist, wird relativ viel verdrängt, weil das Kräfteverhältnis ist nicht gut, die Gewerkschaften sind schwach, man hat Schiss um seinen Arbeitsplatz, man weiß nicht, was morgen ist, man hat einen Kredit zu bezahlen. 2006 war es diese Geschichte, mit dem wir tun es für die, die nach uns kommen, wir tun es für unsere Kinder. Es spielt auch eine Rolle, sozusagen, dass wir wollen aber irgendwann nochmal ein Leben nach der Arbeit haben. Also gut, die Arbeit ziehen wir uns jeden Tag rein, aber irgendwann ist Schluss. Irgendwann kommt ein Leben, da wird nicht mehr gearbeitet. Das nennen wir Rente. Und das da auch noch dran zu gehen, also das kommt nun mal gar nicht in Frage. Also ich glaube, das spielt ein ganz wichtiges Element. Auch da gingen die großen Gewerkschaftsapparate erstmal so ran, dass sie in der Lage, dass sie durchaus fähig gewesen wären, die Mobilisierung zu vergeigen. Sie ließ aber nicht nach. Es waren 1 Million Leute am 27. Mai unterwegs, 2010. Da sagten viele in Zeitungen schon, ja gut, das war sozusagen das letzte Gefecht. Aber die Leute wissen, das ist unvermeidbar, das war eine Demo der Resignation, die Leute haben doch mal gesagt, das finden wir nicht gut, aber läuft sich auseinander. Da war die nächste Demo am 24. Juni, da war es noch nicht mal 1 Million, sondern 2 Millionen und war schon mal ein ganz anderes Klima. Das war also schwierig, den Leuten zu verkaufen, es wird resigniert. Dann haben sie gedacht, schon, okay, aber jetzt ist Sommerpause, im Sommer ist schwierig, jetzt demonstrieren wir mal im September wieder, dann sehen wir weiter. Im September, 17. September, plötzlich wieder mindestens 2 Millionen. Und sozusagen Druck auf die Gewerkschaften, nee, wir wollen nicht nachgeben, das wollen wir nicht, das wollen wir wirklich nicht. Und dann sozusagen jede Woche bei den Mobilisierungsterminen waren konsequent 2 Millionen, über 2 Millionen, also jetzt nicht in Paris, sondern frankreichweit, unterwegs mit sehr massiven Beteiligungen und mit Streikaufrufen, die auch ab Mitte Oktober, ab ungefähr 15. Oktober dann auch griffen. Also die Gewerkschaftsapparate als solche hatten nicht dazu aufgerufen, sondern die CGT hatte gesagt, wir überlassen es unserer Basis, in den einzelnen Sektoren zu entscheiden, ob sie streiken wollen oder nicht. Das war schon mal sehr lau. Also historisch, wusste historisch, als die CGT noch, sagen wir mal, staatssozialistisch orientiert war, die haben manchmal auch Streiks beschlossen, die völlig an ihrer Basis vorbeigeplant waren und dann hieß es halt, morgen hier Marschbefehl. Aber in dem Fall haben sie es umgekehrt gemacht. Sozusagen sich dahinter verstecken, nee, jetzt ist alles demokratisch und wir machen das gar nicht mehr zentralistisch. Sozusagen, ach ja, wenn die Leute streiken wollen, sollen sie, aber irgendwie was dafür tun, naja. Es gab aber sozusagen diese Streikaufrufe. Wo es wenig griff, also im Vergleich zu früheren Streiks oder relativ wenig, war der Transportsektor, wo es früher eher zur Sache ging. Aus Gründen, die man erklären kann, auch aufgrund von Niederlagen, die im Transportsektor eingesteckt worden waren. Auch weil der Transportsektor zeitversetzt betroffen ist von den Rentenreformen, weil die eigene Rentenregelung hat sich jetzt aber historisch auslaufen bis 2017. Wo es aber griff, waren also Schulen und Universitäten, aber die Schulen nicht so stark, eher Universitäten und die Raffinerien. Und es begann sich so ab Ende Oktober tatsächlich zuzuspitzen. Das heißt, die Regierung hat zwar ein bisschen also auch geblurst und gesagt, es würde übertrieben, die Treibstoffknappheit, während die Leute an den Tankstellen schon Schlange standen oder hier heute geschlossen Schilder vorfanden. es kamen da die Herbstferien, Ende Oktober, und es war tatsächlich so, dass wenn es sozusagen noch 2-3 Tage gedauert hätte, die Blockaden, also die Raffinerien waren blockiert, in Frankreich gibt es 12 Raffinerien, dann wäre der Treibstoff knapp geworden. Also es hätte dann auch, es gab bereits ab 25. Oktober, also der Tankangriff zu Ende ging, gab es erste Unternehmen, die Umsatzeinbußen vermeldeten. Also Unternehmen in verschiedenen Sektoren, die sagten, wir haben Umsatzeinbußen, weil wir können unsere Waren nicht mehr rumfahren, rumkutschieren und unsere LKWs liegen Platz und so weiter. Da hat die CFDT zuerst dicht gefolgt von der CGT gesagt, okay, wir wollen die Leute nicht belästigen und damit unser Streik populär wird, hören wir da jetzt auf, weil wir haben ja sozusagen jetzt ein Versprechen der Regierung, Verhandlungen wieder zu eröffnen. Weil was in den Verhandlungen, im Verhandlungsversprechen drinsteckt, ist, in den einzelnen Branchen kann man darüber diskutieren, ob entweder durch einen Tarifvertrag in der Branche festgeschrieben wird, dass man ein besseres Rentenalter als das neue gesetzliche festschreibt, oder ob es für bestimmte Berufsgruppen, die erschwerte Arbeitsbedingungen haben, in Deutschland ist das das berühmte Dachdeckerbeispiel, ob man die ausklammert und sagt, wenn du die und die erschwerte Arbeitsbedingungen hast, körperliche Schwerarbeit, dann kann man für dich Berufsgruppe ein früheres Rentenalter vorsehen. Das steht soweit alles noch hier in den Sternen, also es gibt jetzt einzelne Abkommen, aber im Wesentlichen gibt es da jetzt keine brachialen Durchbrüche von den Gewerkschaften. Es hat aber dazu geführt, dass tatsächlich die Kraftprobe kurz bevor sie ernst geworden wäre, abgebrochen worden ist. Ich glaube, dass, oder nicht nur ich glaube, sondern ich weiß, dass das durch die Mehrzahl zumindest der Beteiligten an der sozialen Bewegung, wie gesagt, da waren 2-3 Millionen Leute auf den Straßen auch unterwegs, als Niederlage erlebt worden ist. Und durchaus auch so erlebt worden ist, dass die Gewerkschaftsführung irgendwann gebremst haben. Das war de facto auch so. Ich glaube, das trägt dazu bei, zusammen mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, und da sind wir sozusagen am Schluss, am Anfang wieder angelangt, neben der Vorbereitung auf die Wahlen, die sich jetzt anbahnen, dass im Moment eher tote Hose ist. Ich hoffe, dass es nicht immer so bleibt. Es bahnt sich jetzt wieder an, also am 11. Oktober, rufen die Gewerkschaften wieder zu einem Aktionstag auf gegen die Krise, also dagegen, dass die lohnabhängige Krise bezahlen. Im Moment mit dem erstaunlichen Modell eines gewerkschaftlichen Aktionstags ohne Streikaufruf. Das heißt, die Hauptamtlichen werden demonstrieren und die Leute, die gerade Urlaub haben oder sowieso nicht arbeiten, aber das heißt, das kündigt sich auch schon mal wieder sehr lau an. Das heißt, die Hoffnung, dass ich euch am 11. Oktober per E-Mail brennende Barrikaden aus Paris melden kann, habe ich im Moment nicht. Die Frage wird natürlich möglicherweise sein, wie es nach einem politischen Wechsel, wenn diese elende Wahlperiode vorbei sein wird, aussieht. Das ist auf jeden Fall im Moment die Situation, die wir haben. Und da ist der Zeitpunkt gekommen, euch für eure Aufmerksamkeit zu danken. Ich habe doch die eigentlich von mir geplante Redezeit ganz gut überzogen, aber ich denke, dass wir trotzdem noch interaktiv diskutieren können.